E. Einkaufen und bestellen. E. Übung 1. Wie viel kostet das bitte? 1a. Hören Sie und kreuzen Sie das richtige Bild an. Erstens. 3 Liter Milch kosten 2,90 Euro. Zweitens. 3 Pfund Tomaten kosten 5,60 Euro. Drittens. 200 Gramm Käse kosten 4,50 Euro. Viertens. 250 Gramm Schinken kosten 5,70 Euro. Fünftens. 2 Pfund Trauben kosten 4,90 Euro. Sechstens. Die Bananen kosten 1,45 Euro. Siebtens. Eine Packung Vanilleeis kostet 2,40 Euro. Achtens. 2 Stück Butter kosten 4,20 Euro. Neuntens. 7 Äpfel kosten 1,80 Euro. Zehntens. 2 Kilo Rindfleisch kosten 35,80 Euro. Elftens. Ein halber Laib Brot kostet 4,15 Euro. Zwölftens. 1 Kilo Kaffee kostet 3,99 Euro.